Deutschlandfunk Kultur. Soundscout. Heute im Soundscout eine Band aus Berlin, die wie aus dem Zeittunnel gefallen zu sein scheint. Die haben mit dem heute gar nichts zu tun musikalisch, sondern die spielen Heavy Power Blues, wie sie es nennen. Also richtig krassen Bluesrock, so wie er in den frühen 70er Jahren gerne gespielt wurde. Das machen zwei studierte Informatiker und ein Doktor der Mikrobiologie. Vor 5 Wochen ist ihr Debütalbum erschienen, seit vergangener Woche gibt es auch auf Vinyl. Jetzt geben sie mit einige Konzerte und alles weitere erzählen ihnen jetzt die Musiker von The Grand Acid Test selbst. Das ist einer von den Songs, der sich auf jeden Fall immer live ändern wird und eben eine große Spanne hat, die wir jammen. Ja, also quasi Phasen, wo die Seele taumelt und Halt sucht, was ja ab und zu im Leben vorkommt und was, wenn man dies durchschreitet, schon einen gewissen energetischen Input auch einfach liefert, den man musikalisch gut umsetzen kann. Ja. Hallo, ich bin Friedrich Finkenwirth aus Berlin, der Gitarrist und Sänger von The Grand Acid. Stefan Kaiser, der Schlagzeuger. Genau, Norman Sander, Stefan und ich, Friedrich, wir sind The Grand Acid und wir bringen den Heavy Power Blues in die Welt aus Berlin. Ja, es gibt Verbindung zu dem Namen, weil die Musik teilweise schon sehr psychedelisch ist und viele Leute gesagt haben, ey geil, ist ja super und ein krasser Acid-Trip, auch ohne dass man irgendwas nehmen muss, einfach so vom Feeling her und von der Dimension, in die man so abdriftet musikalisch. Funktioniert ohne, aber ist vielleicht ein musikalisches Analogon dazu. Was mich am meisten stimuliert hat, Stones, AC/DC, Led Zeppelin natürlich auch, aber Jimi Hendrix ist ein ganz großer Input für mich auf jeden Fall auch. Und härter geworden ist es eigentlich in den letzten Jahren erst, weil diese ganze Stoner-Rock-Geschichte diesen 70er-Jahre-Drive wieder irgendwie in die Moderne geholt hat, finde ich. Und da gibt es einfach auch eine ganz große, sowohl Musiker- als auch Zuhörerszene, die sich da einem öffnet. Wir sind auch equipmentmäßig ziemlich nah in den 70ern unterwegs. Also es hat schon Einfluss, auch der Wunsch nach dem Sound in einer Richtung von damals ein bisschen. Wir machen eigentlich alles selbst. Wir haben kein Label und machen auch die Online-Distribution quasi mehr oder weniger selbst. Und da bestellen jetzt Leute Platten aus den USA. Also ist toll, dass es geht, dass man weiß, irgendwo auf der Welt sitzen jetzt Leute, die sagen, hey, The Grand Acid finde ich geil. Wir haben schon aus 5 verschiedenen Ländern Bestellungen für die Vinylplatten bekommen. Ohne, dass es irgendwo in einem Laden liegt oder so. Also ist schon cool. Im Soundscout waren das The Grand Acid aus Berlin. Am kommenden Samstag ist die Record Release Party zu ihrem Debütalbum im Berliner Club Musik und Frieden. Außerdem spielen sie am 5. April in Erfurt und am 6. in Dresden. Wenn Sie eine Band haben, von der Sie meinen, die sollte hier mal vorgestellt werden, dann schicken Sie uns Ihre 3 besten Studioaufnahmen als Download und mailen Sie das Ganze an soundscout@deutschlandradio.de. soundscout@deutschlandradio.de.